Schüchternheit so beliebt. Dann sucht man einfach die Schwächere, wenn man die eigene Schuld gibt. Alles, was wir fühlen, wir werden es nie verstehen. Deutsche Ehre wird nie vergehen. Alles, was wir fühlen, nur an die fremde Welt. Fette Autos und Immobilien, sie zählen schon ihr Geld. Und manches fettes Pottenschwein zählt schon sein Geld und nennt sich noch Patriot. Ich weiß, die Zeit kommt, da sind sie alle.